Einige von euch hat die Ankündigung zu diesem Vortrag möglicherweise überrascht. Was hat die Debatte um die NSA-Überwachung mit Anti-Amerikanismus zu tun oder der Streit um den Konflikt in der Ukraine? Ist Kritik an der Politik der USA dabei nicht angebracht? Auch sehr heftige, vielleicht sogar polemische Kritik. Die Antwort heißt in meinen Augen, zumindest auf die NSA-Praktiken bezogen, ganz klar ja. Kritik an der grenzenlosen Datensammelei und am ausufernden Überwachungsapparat ist natürlich legitim. Aber darum geht es heute Abend nicht. Es geht um Anti-Amerikanismus und damit gerade nicht um Kritik. Denn der Anti-Amerikanismus nutzt die Kritik eigentlich nur als Deckmäntelchen. Tatsächlich handelt es sich um ein Ressentiment, das sich teils zu einer regelrechten Ideologie verdichtet. Ich möchte heute Abend zeigen, wie das konkret aussieht und warum ich das für gefährlich halte. Ich werde dazu vor allem Beispiele aus deutschen Medien bringen, Texte, aber auch Bilder und Videos, weil ich so exemplarisch zeigen kann, wie das dahinterstehende Denken und die antiamerikanische Argumentationsweise funktioniert. Ich werde mit Beispielen zum Überwachungsskandal und zur Ukraine-Krise beginnen. Dann aber auch zu anderen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen kommen. Dabei wird sich dann auch zeigen, wie breit und tief der Anti-Amerikanismus verankert ist, quer durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Zum Schluss werde ich dann diskutieren, welche Funktion der Anti-Amerikanismus erfüllt und warum er so gefährlich ist. Zunächst zum politischen Bereich. Ich beginne mit einem Kommentar zum NSA-Skandal von Klaus Cox, einem bekannten Unternehmensberater und Dauergast in deutschen Talkshows. Der schreibt regelmäßig auf dem Blog starkemeinungen.de. Hier ein Beispiel vom Oktober 2013. Unter dem Titel »Der amerikanische Albtraum« schreibt er dort, Zitat, »Das mit Angies Handy ist nicht beiläufig«, also die Überwachung von Merkels Handy ist gemeint. Das obamasche Antlitz, das Segensreiche, verzerrt sich in eine Fratze des Imperialismus. Das demokratische Europa ist, wie die aufgeklärte Moderne überhaupt, ein zivilisatorisches Wunderwerk. Die USA beschreibt er dann folgendermaßen, Zitat, die Zügellosigkeit des Erfolgsstrebens der Puritaner, Geld als Gnade Gottes, viel Geld als Auserwählung. Was GM nutzt, kann dem Land nicht schaden. Darwin hat Unrecht und Guantanamo gibt es gar nicht. Die Genfer Konvention ist, na was, ein Scheiß. Wir werden den europäischen Geist gegen den amerikanischen Ungeist stellen müssen. Hier kann man die Kernelemente des Anti-Amerikanismus schon gut sehen. So kommt das Ganze hier zunächst im Gewande der Kritik daher. Es geht um die NSA, um Merkels Handy, das ist alles nachvollziehbar. Der Text geht dann über diese Kritik aber deutlich hinaus. Amerika werden nämlich pauschal und abwertend bestimmte Stereotype angehängt, zügellos, macht- und erfolgsgeil, geldgierig, puritanisch, fanatisch, religiös, gewalttätig, durch und durch kapitalistisch, das Völkerrecht, die Genfer Konvention werde verachtet. Das ist aber noch nicht mal der eigentliche Punkt, dass man übertreibt und überspitzt, manchmal auch Klischees bedient. Das kann auch ein rhetorischer Kniff sein, um einer Kritik mehr Wucht zu verleihen. Nein, was die Kritik hier zum Anti-Amerikanismus werden lässt, das ist ein ganz bestimmtes Argumentationsmuster, das sich an diesem Beispiel zeigt. Und das sieht so aus, dass quasi spiegelbildlich zu den Stereotypen Abwertungen Amerikas ein überaus positives Bild vom Eigenkollektiv gezeichnet wird, in diesem Fall von Europa. Dieses Europa wird Amerika in einer dualistischen Weise gegenübergestellt, nicht imperialistisch, sondern demokratisch, aufgeklärt und zivilisatorisch. Das sind alles Begriffe, die in diesem Textausschnitt drinnen stecken. Besonders deutlich wird das am Ende des Textes, wo von einem europäischen Geist und einem amerikanischen Ungeist die Rede ist. Ja, was steckt hinter diesem Dualismus? Tatsächlich haben wir es mit einer Projektion negativer Erscheinungen auf Amerika zu tun. Erscheinungen, die auch in Europa zu finden sind. Denn europäische Staaten sind auch kapitalistisch, führen auch Kriege, sind auch religiös geprägt, wenn auch anders als die USA. Und sie sind bei der Massenüberwachung ganz vorne mit dabei, wie Großbritannien, Frankreich und auch Deutschland, wenn auch in einem kleineren Maßstab, wie die Snowden-Dokumente zeigen. Aber all diese Dinge werden sozusagen abgespalten und nur noch an Amerika festgemacht und skandalisiert. Und zugleich werden Deutschland oder Europa eben mit positiven Gegenbegriffen aufgewertet. Das ist der Kern des Anti-Amerikanismus. Nicht nur die stereotype Projektion negativer gesellschaftlicher Erscheinungen auf die USA, sondern zugleich auch die positiven Selbstzuschreibungen. Auf diese Weise können Amerika und die Amerikaner letztlich für alle möglichen negativen Vorgänge verantwortlich gemacht werden und wir bleiben automatisch in der Rolle der Guten. Zum Teil wird das auch noch dadurch verstärkt, dass die dunklen Seiten der deutschen Geschichte auf Amerika projiziert werden. Am Beispiel der NSA-Überwachung ist das zum Beispiel immer wieder die deutsche Nazi-Vergangenheit beziehungsweise deren Gleichsetzung mit der politischen Praxis der USA oder auch der Gleichsetzung Adolf Hitlers mit den US-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama. Hier ein Beispiel dazu. Diese Grafik ist 2013 auf vielen Blogs, auf Facebook etc. verbreitet worden. Und das Muster ist klar, eine drastische Projektion des Bösen schlechthin auf Amerika, sodass die eigene Rolle automatisch in einem sehr guten Licht erscheint. Also Obama hier mit großen Ohrmuscheln, eine Anspielung auf die Geheimdienstüberwachung und dann eben ja Hitler, also möglicherweise eine Gleichsetzung mit den Gestapo-Methoden, kann man da rauslesen. Dieses Muster ist aber implizit auch in Texten zu finden, die vordergründig viel harmloser daherkommen. Zum Beispiel in einem Kommentar von Jakob Augstein auf Spiegel Online zur Präsidentschaftswahl 2012. Unter dem Titel Untergang des amerikanischen Imperiums schreibt Augstein hier: Zur Demokratie gehört die Wahl. Aber eine Wahl haben die Amerikaner gar nicht. Obama lieferte den Beweis. Als er sein Amt antrat, schien das wie ein amerikanischer Neuanfang. Aber das war ein Missverständnis. Wenn wir von Deutschland aus dorthin blicken, von Europa aus, sehen wir eine fremde Kultur. Das politische System ist in der Hand des Kapitals und seiner Lobbyisten. Und eine perverse Mischung aus Verantwortungslosigkeit, Profitgier und religiösem Eiferertum beherrscht die öffentliche Meinung. Der Untergang des amerikanischen Imperiums hat begonnen. Hier wird die politische Kultur Amerikas als degeneriert und dem Untergang geweiht beschrieben, als komplett undemokratisch, ganz im Gegensatz zu unserer Demokratie in Deutschland. In anderen, noch extremeren Fällen kann sich dieses anti-amerikanische Deutungsmuster auch zur Verschwörungstheorie ausweiten. In einem solchen wahnhaften Bild bestimmt Amerika dann den Lauf der ganzen Welt. Es wird hinter jeder Krise, hinter jedem unerklärlichen Ereignis gewittert und dafür verantwortlich gemacht. Das haben wir zum Beispiel nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gesehen. Die wurden zum Teil der US-Regierung und den amerikanischen Geheimdiensten in die Schuhe geschoben. Hier nur einige Beispiele, Bücher, die zu Bestsellern geworden sind, sich zum Teil hunderttausendfach verkauft haben mit diesen Verschwörungstheorien. Und auch in der Ukraine-Krise sind jede Menge Verschwörungstheorien im Umlauf, besonders krass bei den sogenannten Montagsdemonstrationen oder Montagsmahnwachen, die seit dem Frühjahr in vielen deutschen Städten laufen, inzwischen schon wieder etwas kleiner geworden sind. Hier ein Beispiel vom Mai 2014 in Berlin. Ein Transparent, das nahelegt, dass die USA Europa zum Krieg treiben und damit letztlich die ganze Welt in ein gefährliches Pulverfass verwandeln. Aber auch jenseits dieser Montagsdemos finden solche Verschwörungstheorien Anklang. Der linken Politiker Dieter Dehm sagte zum Beispiel zur Rolle der deutschen Medien im Ukraine-Konflikt, Zitat: Teile der deutschen Medien sind komplett in den Händen der US-Geheimdienste und anderer Geheimdienste. Sie arbeiten sehr eng zusammen mit ihnen. Und im Moment wollen manche von ihnen den Konflikt in der Ukraine vertiefen und deshalb drängen die Medien die Regierung. Sprich, die schwarz-rote Bundesregierung handelt nicht aus eigenem Antrieb, sondern wird von den deutschen Medien getrieben und die wiederum werden von den US-Geheimdiensten gesteuert, nach dieser Theorie. Der Journalist Peter Schollatour, der im Sommer verstorben ist, hat das in Bezug auf die Ukraine ganz ähnlich ausgedrückt. und zum Streit um die Ukraine in einem Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, Zitat, da spielen die USA verrückt im Moment. Die führen den Kalten Krieg fort. Wir regen uns zu Recht über die NSA auf. Aber man musste schon sehr naiv sein, um nicht zu wissen, dass diese Überwachung stattfindet. Das größere Problem sind die Fabriken der Desinformation, ob sie sich nun in North Carolina, London oder Israel befinden. Die zielen auf deutsche und europäische Medien und das klappt. Von der Taz bis zur Welt ein Unisono, was die Ukraine betrifft. Sprich, deutsche und europäische Medien werden manipuliert und zwar von außen, von PR-Firmen, die in den USA, Israel und Großbritannien sitzen. Großbritannien zählt für ihn offenbar nicht wirklich zu Europa. Das sind die Täter und wir die unschuldigen Opfer. Auffällig ist, dass Scholatour wie aus dem Nichts hier Israel erwähnt. Was hat Israel eigentlich mit dem Ukraine-Konflikt zu tun, könnte man fragen. Tatsächlich kann man feststellen, dass der Anti-Amerikanismus oft mit Antisemitismus einhergeht. Und auch das zeigt sich besonders deutlich auf den Montagsdemonstrationen. Ich zeige jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einer Rede von Jürgen Elsässer, der früher mal Konkret und Junge Weltredakteur war und heute das rechtsextreme Kompakt-Magazin herausgibt. Er spricht hier auf der Berliner Demo im April 2014 über die Herrschaft der internationalen Finanzoligarchie, die das Volk abzocken und zum Krieg aufhetzen würde. Und internationale Finanzoligarchie, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt. Deswegen möchte ich mit Bertolt Brecht sagen, das Verbrechen hat Name und Anschrift und Telefonnummer. Und man kann doch durchaus einige Namen nennen. Wer gehört denn zu dieser Finanzoligarchie? Die Herren Rockefeller, Rothschild, Soros, Schodorkowski, das englische Königshaus und das saudische Königshaus. Und warum soll es Antisemitismus sein, wenn man darüber spricht, wie diese winzig kleine Schicht von Geldaristokraten die Federal Reserve benutzen, um die ganze Welt ins Chaos zu stürzen? Ja, ganz klar hier also das verschwörungstheoretische Bild, das Elsässer zeichnet. Wir und die ganze Welt werden vom jüdisch-amerikanischen Finanzkapital beherrscht. Der Antisemitismus äußert sich dabei allein über die Namen, die Elsässer in die Runde wirft, wie Rothschild, Soros und Khodorkovsky oder über Schlagworte wie Geldherrschaft und Finanzoligarchie. Das sind Begriffe, die einschlägig konnotiert sind und sofort verstanden werden. In Form solcher Verschwörungstheorien erscheinen Anti-Amerikanismus und Antisemitismus eng verknüpft, auch wenn zum Beispiel in anderen Fällen von der jüdischen Lobby oder der Israel-Lobby in Washington die Rede ist. Denn das ist ein sehr verbreitetes Bild, dass jüdische Interessen hinter der amerikanischen Politik stecken würden und die Juden die wahre Macht in Amerika hätten. Aber warum das alles, warum lassen wir, die Deutschen, das mit uns machen? Auch dazu gibt es auf den Montagsdemos Erklärungen, zum Beispiel hier in Berlin, wieder im April, ein Transparent, 70 Jahre Besatzung Deutschlands sind genug, USA go home. Das ist ein Kernelement des Anti-Amerikanismus, das Bild, dass Deutschland immer noch besetzt sei und ein Vasall der USA, nicht selbstständig, sondern ein Marionettenstaat. Das heißt, hier schwingt auch ein sehr starker nationalistischer Impuls mit rein. Deutschland soll stärker und eigenständiger werden, den USA die Krallen zeigen, die Vergangenheit unter der alliierten Besatzung endgültig hinter sich lassen. Ein solcher Normalisierungswunsch scheint auch in einem Artikel des Dramatikers Rolf Hochhuth in der Berliner Zeitung auf, ebenfalls zur Krise in der Ukraine. Der schreibt hier, Zitat, durchaus geblieben ist die deutsche Instinktlosigkeit, den USA zu parieren, wenn die ihre Interessen vertreten, die niemals die unseren sein können. Einfach deshalb nicht, weil die Russen unsere allernächsten Nachbarn sind, nicht aber die Amerikas. Bismarck würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was Europäer sich hier von den Amerikanern aufbürden lassen. Doch die USA können trotzdem ruhig schlafen. Sie wissen ja, was wir Europäer, mit denen sie seit dem Kalten Krieg blinde Kuh spielen, erst vor 2 Jahren erfahren haben. Das Kreml und Weißes Haus seit 1952 ein Geheimabkommen Hagen. Demzufolge sollte doch der Kalte Krieg in einen heißen ausarten, garantiert in Russland und Amerika keine Fensterscheibe kaputt geht, sondern lediglich Polen und Germany weggemacht werden. Hochroth kritisiert also zum einen den blinden Kadavergehorsam Deutschlands gegenüber den USA, der seit dem Kalten Krieg bestehen würde, und die gegen Russland gerichtete Politik der Europäer. Seine Pointe ist dann aber eine wilde Verschwörungstheorie, dass nämlich im Falle einer Eskalation und Ausweitung des Kriegs in der Ukraine Deutschland und auch Polen die eigentlichen Opfer seien. Also erst von den USA im Streit mit Russland instrumentalisiert und schließlich betrogen. Ich will jetzt aber nochmal einen Schritt zurücktreten und die Frage in den Raum stellen, sind die USA nicht tatsächlich eine Weltmacht, die ihre Interessen oft ohne Rücksicht vertreten, und muss man das nicht kritisieren dürfen? Ich möchte ganz klar sagen, ja, natürlich. Man kann zum Beispiel die Waffengesetze der USA kritisieren oder auch die Kapitalinteressen, die zu bestimmten außenpolitischen Handlungen beitragen. Das Problem bei den genannten Beispielen ist allerdings, dass die Maßstäbe hier völlig verrutschen. Amerika wird zum Grundübel erklärt, das fast automatisch hinter einer Krise oder einem Krieg wie in der Ukraine gewittert wird. Und zwar ungeachtet der Tatsache, dass es doch zuerst Russland und die EU waren, die in dem Konflikt Stellung bezogen haben. Stattdessen wird das Gegenteil suggeriert. Wir, also Deutschland oder Europa, sind die Opfer des vermeintlichen amerikanischen Strebens nach Weltherrschaft. Also ganz klar, die Strukturprinzipien des antiamerikanischen Weltbilds, die ich zuvor schon beschrieben habe, ein klarer Dualismus zwischen Amerika und uns in Deutschland und Europa, eine Projektion jeglicher interessengeleiteten Machtpolitik auf die USA, als ob es so etwas bei uns nicht geben würde, und zugleich die Selbstaufwertung, das überhöhte Eigenbild und schließlich die Zuspitzung in Form von Verschwörungstheorien, die USA bedrohen in Wirklichkeit uns. Fast noch ein bisschen deutlicher wird diese Form der antiamerikanischen Welterklärung, wenn es um die Wirtschaft geht, und damit komme ich zum zweiten Themenbereich. So werden die wirtschaftliche Globalisierung und deren Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft regelmäßig als Amerikanisierung bezeichnet und ja mit Beispielen illustriert. Zum Beispiel vom Magazin Stern in der Opel-Krise 2004. Da gab es dieses Heft, in dem fast ausschließlich der amerikanische Mutterkonzern GM für die Opel-Krise verantwortlich gemacht wurde. Also ganz klar das Bild, der amerikanische GM-Konzern zertritt mit rüpelhaften, brutalen Wildwest-Methoden die Schicksale der deutschen Opel-Mitarbeiter. Also dieses Opel-Zeichen, das wird auf dem Bild hier aus Menschen geformt. Und dass hinter der Opel-Krise auch jede Menge hausgemachte Probleme standen, vom deutschen Management wird dabei völlig ausgeblendet. Der amerikanische Cowboy GM ist schuld in diesem Bild. Auch Finanzinvestoren oder sogenannte Hedgefonds werden immer wieder für Entlassungen, Kahlschlag, Sanierungen oder Wirtschaftspleiten allein verantwortlich gemacht. Und in der Regel werden diese Investoren in Amerika und Großbritannien verortet und als etwas betrachtet, was uns eigentlich völlig wesensfremd sei. Obwohl die Geschäfte derartiger Investoren auch in Deutschland gefördert und finanziert wurden und werden, und die deutschen Sparer wollen schließlich auch hohe Zinsen und investieren in solche Fonds. Die IG Metall suggeriert hier auf ihrer Mitgliederzeitschrift Metall im Mai 2005, Reichweite 3 Millionen Leser etwa, allerdings das Gegenteil. Also die amerikanischen Finanzinvestoren hier in Form einer Stechmücke, die die deutsche Wirtschaft wie Parasiten aussaugen wollen. Innen im Heft heißt es dann, die Plünderer sind da. Im Text werden das Zitat asoziale Verhalten und die Renditegier von US-Firmen gegeißelt. Und weiter heißt es, sie kaufen deutsche Firmen auf, saugen die Euros aus den Betrieben ohne Rücksicht auf Menschen und Regionen wie Mücken das Blut, um den Rest dann weiter zu verscherbeln. Das ist eine dualistische Gegenüberstellung, wieder mal hier vom raffenden und schaffenden Kapital, ungesunde, böse Kräfte, die aus dem Ausland kommen, und die aus gesunden deutschen Unternehmen Geld saugen. Das ist eine Metaphorik, die aus dem Antisemitismus bekannt ist. Die USA erscheinen hier als grundschlecht und Deutschland als Opfer. Weit verbreitet ist dieses Bild dann vor allem in der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008. Der damalige Washington-Korrespondent des Spiegels, Gabor Steingart, der heute das Handelsblatt herausgibt, machte dabei in einem Artikel einen grundlegenden Gegensatz zwischen Amerikanern und Deutschen auf. Er benutzt dafür die Metapher von Religionsgemeinschaften. Zu den Deutschen schreibt er zunächst: Sie sparen und leihen, aber in dieser Reihenfolge. Diese Glaubensrichtung ist vor allem im Germanischen weit verbreitet. Ihr Schrein ist die Sparkasse. Danach kommt Steingart zu den Amerikanern und diese beschreibt er so. Und dann ist da noch die Religionsgemeinschaft der Enthemmten, die sich vor allem in Amerika großer Beliebtheit erfreut. Diese Menschen bekennen sich zu vorsätzlicher Sorglosigkeit, lustvoller Verschwendung und allgegenwärtiger Gier. American Way of Life nennen sie das. Ihre Mitglieder leben im Hier und Jetzt und fragen nicht nach dem Morgen. Im Amerika dieser Tage ist ein aus der Art geschlagener, ein entarteter Kapitalismus zu besichtigen. Das heutige Amerika ist zu amerikanisch, um in seiner heutigen Form zu überleben. Steingart beschreibt die Lebensart des typischen Amerikaners, also American Way of Life, hier als enthemmt und dekadent und sieht diese vermeintliche Lebensweise als Ausdruck eines unnormalen und krankhaften Kapitalismus, der eigentlich nicht überlebensfähig sei, aber eben typisch amerikanisch. Diesen Kapitalismus charakterisiert er als entartet und verwendet damit einen Begriff, der auch in der NS-Zeit gebräuchlich war, also wieder eine Gleichsetzung implizit, wie wir sie eben schon mal hatten. Und diese Entartung stellt er jetzt in einen Gegensatz zur soliden deutschen Mentalität des Sparens und Wirtschaftens. Ein weiteres Beispiel aus dem Wirtschaftsbereich, hier aus dem Magazin Kapital. Dort heißt es unter dem Titel Genug ist genug, den deutschen Kapitalismus kennzeichnet weit mehr als nur das soziale Antlitz. Er war bis vor kurzem ein weltweit einzigartiges Gesamtkunstwerk. Die Wirtschaftssupermacht USA und ihre Unternehmen dringen in eine Zelle nach der anderen ein. Die schleichende Amerikanisierung führt zu Störungen im deutschen Wirtschaftsorganismus. Jedes Land hat sein eigenes Gefüge. So ist Deutschland auf Stabilität, Nachhaltigkeit, langen Atem, Vorsichtsprinzip, Gläubigerschutz, Diskretion, Verlässlichkeit und sozialen Ausgleich geeicht. Doch diese Wirtschaftskultur hat einen schweren Stand. Amerikaner transplantieren den Gencode der amerikanischen Wirtschaft. Einerseits belohnt er Flexibilität und Risikofreude, andererseits führt er zu Kurzfristigkeit und Renditeexzessen. Ja, interessant sind hier die organizistischen Metaphern für die deutsche Wirtschaft. Sie wird als eine Art Lebewesen und Gesamtkunstwerk gezeichnet, die amerikanische Wirtschaft dagegen als brutale und kalte Macht, die die ganze Welt platt macht und amerikanisiert. In dem Kapitalartikel werden die Wirtschaftsmodelle völlig konträr charakterisiert, das Deutsche als gewachsen, nachhaltig und sozial, als Wirtschaftskultur, das Amerikanische dagegen als technizistisch, kurzfristig und renditeorientiert, kurz als kapitalistischer Exzess. Die gute deutsche Wirtschaft erscheint hier als Opfer der totalen Amerikanisierung. Ein letztes Wirtschaftsthema, auf das ich hier eingehen möchte, ist der Streit um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zwischen Europa und den USA, das dazu führen soll, Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherstandards auf beiden Seiten anzugleichen, um den Handel anzukurbeln. Dazu gibt es ein bemerkenswertes Aktionsvideo der NGO Compact gegen das TTIP, das ich hier zeigen will. Hallo Europa! Servus! Wir haben was ganz was Tolles für euch! Achso, und was? Das Freihandelsabkommen! Was ist das? Tja, wir wollen eure Demokratie schwächen und die Industriediktatur stärken! Aha, das ist super! Ja, zum Beispiel, in Amerika, wir essen genmanipulierte Nahrung in klorgereinigtes Hühnerfleisch! Fleisch und Hormonfleisch. Das gibt es dann bei euch auch bald. Da tut der Verbraucherschutz nichts dagegen. Ja, eben nicht. Dann gibt es keine Kennzeichnungspflicht mehr. Und ihr wisst nicht mal, was ihr fresst. Toll, aber wenn jetzt ein Land sagt, das ist verboten? Ein Traum. Dann kann die amerikanische Firma euer Land verklagen, weil es zu Profitbeeinträchtigungen kommt. Ja, aber Moment, von dem genmanipulierten Essen, da kriegt man doch Krebs, oder? Come on, das bisschen Geschwür. Außerdem kohlt das doch die Pharmaindustrie an. Stimmt auch wieder. Super. Und so hast du noch ein paar Details oder so? Details werden streng geheim nur von Unternehmensvertretern verhandelt. Zum Beispiel von diesem hier. Mit Fracken gucken wir Gift in euren Bauch hinein. Verbraucher und Datenschutz werden Geschichte sein. Eure nickelnde Landwirtschaft, wir bluten euch auf und holen den letzten Cent aus euch rauf. Ja, aber wenn wir das nicht wollen, wir leben schließlich in einer Demokratie. Das Volk, wenn du glaubst, dass du in einer Demokratie lebst, wir fallen in deinem Morgen. Ja, dann gibt's eigentlich nur eine Lösung und die ist recht amerikanisch. Ja, welche denn? Du musst ja nicht gleich jemanden erschießen, aber eine Regierung, die einem solchen Freihandelsabkommen zustimmt, ist inakzeptabel. Unterzeichne noch heute den Campact-Appell für den Verhandlungsstopp. Es ist deine Stimme, dein Leben, deine Entscheidung. Unterzeichnen, weiters. Ja, ich will dabei ganz klar betonen, dass man das geplante Freihandelsabkommen mit wirklich guten Gründen kritisieren kann. Vor allem die Klagemöglichkeiten von Konzernen vor nicht öffentlichen Schiedsgerichten, die hier angesprochen werden. Aber natürlich auch die Befürchtungen, dass hohe Verbraucher- und Umweltstandards in einigen Bereichen abgesenkt werden könnten. Aber das betrifft ja auch die Standards in den USA, die dort in einigen Bereichen auch höher sind als die europäischen Standards. Der Gegensatz, der in diesem Film aufgemacht wird, ist aber wieder mal der alte. Dort in Amerika herrschen die Konzerne, wird die Umwelt verschmutzt und die Gesundheit der Menschen ruiniert. Und hier bei uns in Europa ist es genau andersrum. Noch, so scheint es in dem Video, denn der Klischee-Elvis-Amerikaner sagt dort, wir wollen eure Demokratie schwächen und unsere Industriediktatur stärken. Wir bluten euch aus, holen den letzten Cent aus euch raus. Also nicht, dass beide Seiten miteinander verhandeln und dass natürlich auch Europa versuchen wird, so viel wie möglich für sich rauszuschlagen in diesen Verhandlungen, sondern wir als Opfer der Amerikaner. Ein völlig falsches Bild. Dazu kommt, dass sich hier auch wieder die aus dem Antisemitismus bekannte Metapher des geldgierigen Aussaugens findet und das Ganze noch mit dem Holzhammer verdeutlicht durch den amerikanischen Elvis auf der einen und den bayerischen Bauern auf der anderen Seite, der am Ende zur sogenannten amerikanischen Lösung greift, nämlich zur Waffe. Also Kommerz und Waffengewalt auf der einen Seite, ländliche Kultur und Gutgläubigkeit auf der anderen Seite. Eine solche angebliche Kritik führt völlig in die Irre, weil sie suggeriert, dass uns das TTIP von außen aufgedrückt werden soll. Tatsächlich aber wird das Freihandelsabkommen seit Jahren von beiden Seiten vorangetrieben, von den USA und von Europa. Und eine Kritik daran müsste sich entsprechend nicht gegen die Bedrohung von außen richten, sondern zuallererst an der eigenen Regierung abarbeiten. Aber die antiamerikanische Lösung scheint viel einfacher, die Projektion aller negativen Auswüchse auf Amerika. Als letztes möchte ich nun noch den Bereich der Kultur beleuchten. Dazu als erstes Beispiel Auszüge aus einem Artikel des Regisseurs Wim Wenders aus der Frankfurter Rundschau von 2007. Wenders schreibt dort, Zitat, »Es geht in der globalisierten Welt eine geringere Gefahr von der Europäisierung aus als zum Beispiel von einer Amerikanisierung. In Amerika ist das Individuum vor allem die kleinste mögliche Wirtschaftseinheit. Hier in Europa ist das Individuum die kleinste Kultureinheit, mit seiner Sprache, seiner Region, seinen Bildern, seiner Musik, seinen Mythen und Geschichten, seiner Ideologie, seinem Land, kurz seiner Diversität, seiner Andersheit, seiner Eigenheit. Es gibt kein sozialeres Gefüge irgendwo sonst auf der Welt, keine friedlichere Gemeinschaft von Völkern, keine demokratischere Tradition. Das ist wirklich bemerkenswert, wenn das sieht, die echte, wahre Kultur ausschließlich in Europa zu Hause. Er zeichnet das Bild einer vielfältigen kulturellen Gemeinschaft. Dass er Europa dabei eine längere demokratische Tradition zuspricht als den USA, ist dabei extrem geschichtsvergessen, gerade wenn er als Deutscher so etwas sagt. Man denke nur an die NS-Vergangenheit oder auch an die DDR. Und auch die europäische Kolonialgeschichte ignoriert Wenders hier komplett. In Amerika dagegen sieht er im Grunde nur Menschen, die nach ökonomischen Kriterien handeln und denken. Dieser dualistische Gegensatz, die europäische Kultur als schöpferisch, uneigennützig und echt, die amerikanische Kultur dagegen als profitgetrieben, kommerziell und oberflächlich und dadurch umso gefährlicher, dieser Gegensatz ist ein weiterer Kernbestandteil des Anti-Amerikanismus. Interessant erscheint mir allerdings, dass amerikanische Kulturprodukte nicht nur Hass auf sich ziehen, sondern auch Neid oder Bewunderung und dass sie in Deutschland oft sehr erfolgreich sind. Siehe die vielen Hollywood-Filme und TV-Serien. Und auch beim Umgang mit McDonald's zum Beispiel zeigt sich diese Ambivalenz. Etwa als 2007 in Berlin-Kreuzberg die erste McDonald's-Filiale gebaut wurde, gab es riesige Proteste, Sprüche hier wie diese gegen Mac-Kultur. Eine Bürgerinitiative hat sich gegründet gegen diesen Bau. Aber seitdem die Filiale offen ist, läuft das Geschäft sehr erfolgreich und weitgehend ungestört. Und das mitten in Kreuzberg. Aber warum ist die amerikanische Kultur faktisch so erfolgreich, auch oder vielleicht sogar gerade in Deutschland? Und warum lassen die Deutschen das mit sich machen, wenn es doch so verderbt und schlecht sein soll? Der Philosoph Richard David Precht schrieb dazu in einem Spiegel-Essay 2009, den dauerhaften ideologischen Sieg über Nazi-Deutschland erzielten die westlichen Besatzungsmächte ja auch nicht durch ihre Panzer, sondern durch die Einführung von Nylonstrümpfen, Jazzmusik, Kaugummi, Jeans, Hollywood und Coca-Cola. Mehr als 3/4 der Welt hat man inzwischen erfolgreich mit dieser Kultur unterwandert. Und dann schreibt er, dieser American Way of Life sei die erfolgreichste Massenvernichtungswaffe des 20. Jahrhunderts. Sprich, wir sind durch die amerikanische Besatzungszeit quasi umerzogen worden. Der American Way of Life hat unsere Kultur platt gemacht und zerstört. Die amerikanische Kommerzkultur hat uns gefügig gemacht und fest im Griff. Und genau deshalb, das ist die anti-amerikanische Erklärung, ist die amerikanische Kultur so schlecht und erfolgreich zugleich und wir sind mal wieder die Opfer. Nachdem ich nun Beispiele aus Politik, Wirtschaft und Kultur gezeigt habe, möchte ich meine Thesen kurz zusammenfassen und dann diskutieren, welche Funktion der Anti-Amerikanismus für die Individuen und in der Gesellschaft eigentlich erfüllt. Die Beispiele haben gezeigt, dass Amerika und die Amerikaner in allen drei Bereichen in einer stereotypen Art und Weise als gefährlich, eigennützig, profitgierig, künstlich, oberflächlich und dekadent charakterisiert werden. Dazu muss ich natürlich sagen, in anti-amerikanischen Texten, denn es gibt selbstverständlich viele andere Texte, die nicht derart stereotyp sind. Darüber hinaus habe ich aber auch gezeigt, dass eine sprachlich sehr zugespitzte, stereotype Sicht auf Amerika noch keinen Anti-Amerikanismus ausmacht. Das machen nämlich erst die Strukturprinzipien, die in diesen Texten stecken. Nämlich erstens die Projektion negativer politischer, wirtschaftlicher und kultureller Vorgänge auf Amerika, die zweitens mit einer kollektiven moralischen Selbstaufwertung einhergeht, sodass drittens ein dualistisches Bild entsteht, Amerika gegen uns, und dann viertens noch zugespitzt in Form von Verschwörungstheorien, wonach Amerika die ganze Welt regiert. Es ist erst dieses Zusammenspiel von Dualismus, Projektion, Selbstaufwertung und Verschwörungsdenken, das die Kritik zum Anti-Amerikanismus gerinnen lässt. Man kann den Anti-Amerikanismus deshalb als Welterklärungsmuster bezeichnen, das eine ideologische Funktion übernimmt, nämlich das unübersichtliche Weltgeschehen scheinbar schlüssig zu erklären und einen vermeintlich Schuldigen für gesellschaftliche Missstände und Krisen zu benennen, ob es sich um Kriege handelt oder um wirtschaftliche und kulturelle Umbrüche. Mit diesem Verständnis von Ideologie knüpfe ich an die kritische Theorie von Adorno und Horkheimer an. Der Soziologe Kurt Lenk und der Philosoph Terry Eagleton haben den Ideologiebegriff später auf eine sehr fruchtbare Weise weiterentwickelt und präzisiert. Eagleton schreibt, dass es sich bei der Ideologie um einen Versuch handle, die Widersprüche der Existenz, die die Menschen zerreißen und sie im Kern konstituieren, zusammenzunähen, also zu rationalisieren. Dabei knüpfe die Ideologie stets an die Widersprüche der gesellschaftlichen Wirklichkeit an, um Geschlossenheit auf einer imaginären Ebene wiederherzustellen, so Eagleton. In diesem Sinne enthält das ideologische Denken wahre und falsche Elemente zugleich. Beim Anti-Amerikanismus steht dahinter der nachvollziehbare Wunsch, dem Unbehagen im entgrenzten Kapitalismus Luft zu verschaffen. Aber dieses Unbehagen mündet eben in einer schiefen und daher falschen Schuldzuweisung: Amerika ist schuld. Auf diese Weise erscheint die Welt dann wieder klar und übersichtlich. Wenn man nun die drei Bereiche Politik, Wirtschaft und Kultur miteinander vergleicht, dann ist festzustellen, dass antiamerikanische Töne oft besonders schrill und laut im Zusammenhang mit politischen Vorgängen geäußert werden, zum Beispiel in Bezug auf die Geheimdiensteskapaden oder Waffengesetze, auf Kriege wie in der Ukraine oder im Nahen und Mittleren Osten. Klar ist aber auch, dass bei all diesen Themen immer wieder auch eine starke Kritik mit reinspielt, die zwar überspitzt und polemisch sein mag, aber insgesamt doch sachlich begründet und legitim ist und die man deshalb nicht als antiamerikanisch bezeichnen kann. Insofern ist der Antiamerikanismus im politischen Bereich oft sehr schwer zu identifizieren. Im kulturellen Bereich wiederum ist der Antiamerikanismus noch schwächer ausgeprägt. So starke Beispiele wie die, die ich eben zitiert habe, sind doch eher die Ausnahme. Der Tenor ist dann aber meist, die USA haben gar keine echte Kultur, sondern sie kennen nur oberflächlichen Kommerz. Und interessant erscheint mir dabei vor allem diese Mischung aus Verachtung und Faszination für die amerikanische Kultur, die immer wieder durchkommt. Man kann das als Projektion verleugneter Wünsche auf Amerika deuten. Man hält sich zwar eigentlich für etwas Besseres und will mit dieser angeblich so minderwertigen und durchkommerzialisierten Kultur nichts zu tun haben, aber so einen Burger- oder Hollywood-Blockbuster zieht man sich dann doch mal gerne rein. Von diesem Selbstbetrug abgesehen ist das Ganze sowieso ein ziemlicher Quatsch. Nur um ein Beispiel zu nennen, der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten ist nicht etwa ein hochwertiger Arthouse-Streifen, sondern Der Schuh des Manitou. Am stärksten erscheint mir der Antiamerikanismus insgesamt aber im Bereich der Wirtschaft zu sein. Hier dient er nämlich dazu, die undurchschaubaren Erscheinungen des entgrenzten Kapitalismus zu rationalisieren, indem Amerika die Schuld daran gegeben wird. Amerika als Symbol für die Globalisierung also, das kommt besonders deutlich zum Ausdruck im Begriff der Amerikanisierung, der für etwas sehr Schlechtes, Zersetzendes und Zerstörerisches steht. Dieser antiamerikanische Diskurs, der sich am wirtschaftlichen Geschehen festmacht, geht quer durch alle großen deutschen Medien. Es ist ein Welterklärungsmuster, das im gesellschaftlichen Mainstream breit verankert und akzeptiert ist. Dabei werden auch strukturelle Parallelen zum modernen Antisemitismus deutlich, der ja auch ein ideologisches Welterklärungsmuster in der kapitalistischen Moderne darstellt, nur dass alles Schlechte hier eben auf die Juden projiziert wird. Allerdings gibt es einen wirklich fundamentalen Unterschied. Der Antisemitismus richtet sich gegen eine gesellschaftliche Minderheit und er hatte eine gewalttätige, mörderische Praxis. Es sind also vor allem Überschneidungen, die in der Denkweise liegen und die den Antiamerikanismus zusätzlich radikalisieren, zum Teil auch mit offenem Antisemitismus, wenn es etwa gegen das jüdische Finanzkapital in den USA geht. Der Antiamerikanismus ist dabei auch deshalb so erfolgreich, weil es hier im Gegensatz zum Antisemitismus kaum eine Hemmschwelle in der öffentlichen Debatte gibt. Denn die real tatsächlich ja sehr mächtige Stellung der USA macht das Land zu einer geradezu idealen Projektionsfläche. Dazu kommt, dass der Antiamerikanismus auch nationalistisch grundiert ist. Dieser Nationalismus wird oft als fortschrittlich dargestellt, weil er sich auf vermeintlich positive europäische Eigenschaften bezieht, das soziale, friedliche, kulturell tiefgründige Europa, aber eben immer nur in Abgrenzung zu den USA. So kann man sagen, dass der Antiamerikanismus auch dazu dient, eine gemeinsame europäische Identität erst zu konstruieren, die sich ja viele geradezu herbeisehnen, gerade auch in Zeiten der Krise. Amerika gleich Krieg, Kommerz und Kapitalismus pur, Europa gleich Kultur und Frieden, das ist allerdings ein schlechter Witz, wenn man sich die Gegebenheiten mal wirklich anschaut. In der Abwehr amerikanischer Einflüsse scheint aber auch ein starker deutscher Nationalismus auf, der die ungeliebte NS-Vergangenheit und deren Folgen, die amerikanische Besatzung, endgültig beiseite wischen will, um eine Normalisierung der deutschen Geschichte und Identität zu erreichen. Das geht am besten, wenn Amerika zum Beispiel mit Nazi-Vergleichen dämonisiert wird. Ein Blick auf die deutsche Geschichte zeigt, dass anti-amerikanische Deutungen auch in früheren Krisenzeiten populär waren, wenn auch in anderer Form. So wurde Amerika schon im 19. Jahrhundert für seine vermeintlich minderwertige Unkultur verachtet und für die Allgegenwart des Geldgeschäfts, aber eben auch für seine demokratische Gesellschaftsordnung, die alles gleich machen und alle natürlichen Unterschiede der gesellschaftlichen Stände verwischen würde. Heute wird den USA genau das Gegenteil vorgeworfen, nämlich unsere Demokratie zu bedrohen. Nicht nur unter George W. Bush, sondern eben auch unter Barack Obama, der zunächst als Heilsbringer gefeiert wurde, heute aber viele bitter enttäuscht. Repräsentative Meinungsumfragen zeigen dabei, dass der Anti-Amerikanismus keinesfalls nur ein Medienphänomen ist, sondern in der ganzen Gesellschaft verbreitet. Hier einige Beispiele. Also der Aussage, ich kann es gut verstehen, wenn manchen Leuten die US-Amerikaner unangenehm sind, stimmen 39% zu. 47 sagen, die US-Amerikaner sind schuld daran, dass wir so viele Weltkonflikte haben. Die Menschen in den USA sind überaus eigennützig und egoistisch. Dem stimmen 32% zu. 82% sagen sogar, die US-amerikanischen Spekulanten zerstören die Werte der sozialen Marktwirtschaft. Und 49%, also knapp die Hälfte, sagen, die US-amerikanische Kultur ist oberflächlich. Das sind hohe Werte und man möge sich mal kurz überlegen, was passieren würde, wenn solche Werte in Bezug auf die Türken oder die Italiener oder so genannt werden würden. Abschließend möchte ich nochmal betonen, dass Kritik natürlich legitim ist. Anti-amerikanische Welterklärungen sind aber das glatte Gegenteil. Sie sind Ausdruck einer konformistischen, oft reaktionären Haltung, weil dabei alle negativen Entwicklungen immer nur in Amerika verortet werden, statt sich auch mal an die eigene Nase zu fassen und auf Veränderungen hierzulande zu drängen. So bleibt das anti-amerikanische Aufbegehren ohne Konsequenz für die Missstände in der eigenen Gesellschaft. Es suggeriert, dass bei uns doch eigentlich alles in Ordnung wäre, wenn der große Übeltäter Amerika die Welt nicht ins Unglück stürzen würde. Der Anti-Amerikanismus kleistert real vorhandene Probleme also zu, statt sie lösen zu helfen, und er befördert einen nationalen Chauvinismus. Vor allem in Krisenzeiten ergibt das ein gefährliches Gebräu aus Hass, Neid und Wahn.